wie lange die Rotbahn geht. Und das ist endlich mal ein guter Zeitvertreib, um an Ampeln zu stehen. Und man spielt mit Leuten, die man noch nicht vorher gesehen hat. Das ist auch ziemlich cool. Und leider daneben. Leider verloren, meine Mitspielerin war besser. Und da ist sie auch schon. Hey! Castle away over dreams. Thank you.